Yeah, okay. Der Siebener im Siebener, komm in die Shisha-Bar. Setz mich hin, trinke Chao, mach der Chica Star, Lilan. Prominent, Bitch, komm in die Lobby rein. Klinischen auf allen vier, teil dich durch, Doggy-Style. Eingebildet, arrogant, Sex-Appeal, Wai-Wai. Fetzer runter, Knarre raus, Durchschlag, Wi-Fi. Siegen oder Geist-Wide, Weidenau, Kreuzdahl. Meine Jungs sind überall verstreut in Deutschland. Meine Hobbys, Sex ist bitten, Rapper ficken, homosexuelle Huren, Söhne an die Grenzen bringen, ja. Ich bin aggressiv, unabhängig von Selbstjustiz. Was mich interessiert, sind Weiber, Geld und Beef, cheer. Weiter Fisch ins Kind, froh, dass ich in Deutschland bin. Einzelgänger, sag mir bitte, was mir deine Freundschaft bringt. Und ich höre nicht auf, denn ich fange jetzt erst an. Lasse deine Bitch an meinen Schwanz ran. Diese 32 Bars enden gleich. Doch jetzt gebe ich euch erstmal ein Double Time. Ich fick deine Gang, ich fick deine Fans, fahr dagegen mit dem Band. Steige aus, raste aus, haue drauf, halt dein Maul, kein Gnade, bin bereit. Gib mir das Mic, es ist so bald, seid ihr bereit? Fick was Andy's back am Mic. Fick deine Bitch, fick deine Rhyme, guck ich mir gerade mit Scheine. Komm dagegen, fick deine Regeln und dein Leben. Packe mir den Schlagstock, ficke deinen Arschloch. Bin und bleibe stets verwirrt, hack dir den Kopf ab. Pack mir die Wodka und schreibe da Vers für Vers. Es ist immer Trend, dieser Junge, der sein Geld macht. Ich bin ein Kanacke und fick die deutsche Gesellschaft. Fick den Richter, fick den Staat, fick den Wichser und bleib hart. Zieh die Waffe, mach keinen Spaß, lass sie durch und drück dann ab. Junge, denk nicht, dass ich Spaß mach. Komm mit deinen Kapas und dann kannst du spielen, mal Schwanz und Arschkraft. Du bist reich und schön, laber kein Müll mal. Du lebst bei der Vater und arbeitest als Müllmann. Meine Perle ist ne Hure, sag besser kein Ton. Dann immer wie öfters mit Touch, als mein iPhone. Der Kummer ist groß, bin eine Nummer zu hoch. Ich hab ein Punchline wie keiner auf verschiedene Flows. Ich mach den Jackpot, verpasst euch Headshot. Doggy, Motherfucker, das ist Team Crisis. Frauen sagen auf den ersten Blick, ich wäre eingebildet. Und dass du sexy bist, hast du dir wohl eingebildet.